Der Westen ist ein Haufen vergreister, vollkommen resignierter, egomanischer, politischer Analphabeten. Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers, ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und das ist unser letztes Video 2017. Wir möchten euch nachträglich frohe Weihnachten wünschen und auch einen sehr guten Rutsch ins neue Jahr 2018. Unser heutiges Thema ist die Prognose für 2018, 2028 von der Agentur Bloomberg. Die Prognose heißt The Pessimist Guide for 2028. So ist es. Das heißt, das Medienportal Bloomberg aus den Vereinigten Staaten hat diese Prognose erstellt, 2018 bis 2028, und beschäftigt sich mit verschiedenen Themen zum Thema Weltwirtschaft, Weltpolitik. Und diese Prognosen, insgesamt acht, beschäftigen sich dann auch mit verschiedenen Regionen der Welt. Wir werden uns genauer mit zwei beschäftigen, geben aber kurz durch, welche die Prognosen sind, auch die, die wir jetzt im Rahmen dieses Videos nicht behandeln werden. Trump gewinnt die zweite Legislaturperiode. Fake News: Beenden oder töten Facebook. Bitcoin ersetzt die Banken. Nordkorea startet einen Angriff. China fängt mit dem Trade War an. Elektrische Autos beenden die Ölära. Wie ihr seht, sind die Prognosen sind schon ziemlich radikal. Und wir wollen uns jetzt mit zwei Punkten beschäftigen, die unmittelbar mit Europa zu tun haben, vor allem mit Großbritannien und Brexit, aber auch mit der EU. Die Punkte heißen: Corbyn makes socialism great again. Und der Generationenkrieg zerstört Europa. Im Prinzip geht es in den beiden Punkten darum, dass in Europa ein linker Ruck stattfindet, der die allgemeine sozialpolitische und wirtschaftliche Situation wesentlich verschärfen wird. Ja, das ist also die Prognose. Das heißt also, dieser Linksruck wirkt sich auf alle Nationalstaaten aus. Die erste Prognose bezieht sich dann dementsprechend auf Großbritannien mit Corbyn, den Chef der Labour-Partei. Das heißt, die Prognose von Bloomberg lautet: May, die aktuelle konservative Premierministerin, verliert die Wahlen. Ausgangspunkt ist dann auch ein Verlust der Glaubwürdigkeit durch die zähen Brexit-Verhandlungen, die auch dazu führen, dass dann Labour gewinnt unter den genannten Kandidaten, der dann Premierminister wird und einen radikalen sozialistischen Kurs einfährt. Das heißt also, dass sich die Staatsausgaben vergrößern, die Steuereinnahmen durch Erhöhung der Steuersätze, dass angekurbelt werden sollen, was wiederum tatsächlich Investoren und reiche Banker, so zitiere ich Bloomberg, dann abschreckt, die dann letztlich das Land verlassen. Das wirkt sich dann negativ auf die Staatswährung, auf den britischen Pfund aus. Und die Prognose ist zusammengefasst: erhöhte Staatsverschuldung, entsprechende Abschwächung der Nationalwährung und darüber hinaus auch noch einen radikalen sozialistischen Kurs mit einer Reduktion der Kosten für die Staatsbürger für öffentliche Dienste, darunter auch zum Beispiel Bildung. Das bedeutet, dass Bloomberg dementsprechend dann sich fragt, was wären denn noch Investitionsmöglichkeiten? Dafür erstellen sie ja diese Prognosen. Ja, und die Investitionsprognose von Bloomberg für Großbritannien ist, dass der Pound schwächer wird und die Investition in diese Währung wahrscheinlich nicht so perspektivvoll ist. Die Wirtschaft wird durch die Senkung vom Pound konkurrenzfähiger und vielleicht wäre die Investition in die britischen Unternehmen schon ziemlich interessant. Wobei also im Rahmen dieser Investitionsempfehlung ganz klar auch empfohlen wird, gegen den Pfund zu spekulieren, aufgrund dieser erwarteten Entwicklung, negativen Entwicklung in Bezug auf Verschuldung und den explodierenden Staatshaushalt sowie auch die erhöhten Steuersätze. Zugleich ist aber auch so, dass nicht die gesamte Wirtschaft Großbritanniens profitieren wird, sodass die Investitionsempfehlung darauf hinaussieht, besonders bei hochspezialisierten industriellen Herstellern aus Großbritannien sich zu konzentrieren und fokussieren, die von der Abschwächung der Währung für den Export besonders profitabel sein werden. So, das ist die erste Prognose. Wir kommen dann zur zweiten Prognose. Die bezieht sich dann auch auf die politischen Auswirkungen in Europa eines Generationskrieges. Im Prinzip geht es darum, dass immer weniger Arbeiter oder arbeitende Leute wird und sie werden das nicht schaffen, mit ihren Steuern das Sozialsystem in Europa über das Wasser zu halten. Sozusagen, es wird immer mehr Rentner und immer weniger Arbeiter. Und eines Tages werden sich die Jungen im Prinzip weigern, die Steuern zu zahlen. Und das wird zum Zusammenbruch von Europa führen. Währenddessen werden die linken Politiker in Europa an die Macht kommen, genauso wie in Großbritannien. Corbyn wird in Frankreich Mélenchon Präsident. In Italien wird es zu Spaltung kommen, weil die Älteren Silvio Berlusconi wählen werden, sondern Rechten. Und die Linken werden für die Fünf-Sterne-Partei, für die Linken sein. Das Ganze wird zur geografischen Spaltung in Europa führen. So zum Beispiel wird Schottland unabhängig, Katalonien auch und Belgien splittert sich in drei Teile, Flandern, Wallonien und Brüssel. Was ist denn jetzt die Investitionsprognose von Bloomberg? Dafür machen Sie ja diese Prognosen. Das heißt, Sie gehen davon aus, dass durch die erhöhten Steuersätze oder Steuerabgaben, die von den Jungen abverlangt werden, die immer einen immer geringeren Anteil der Gesamtbevölkerung ausmachen, also die Bevölkerung, die noch dem Alter nach erwerbsfähig überhaupt sein kann, um eine vergreiste Bevölkerung, die mehrheitlich aus Rentnern bestehen wird, tatsächlich finanzieren zu können oder deren Renten finanzieren zu können, die wiederum auch die Politik dahingehend beeinflussen durch ihre überwältigende Mehrheit in der Gesellschaft in Europa, dass sie tatsächlich ihre Interessen hauptsächlich vertreten sehen, ist es so, dass dann die Jugend faktisch sich immer weniger bereit erklärt, diese Abgaben zu tätigen, um diese Rentnergesellschaften zu finanzieren. Das bedeutet, das, was Bloomberg prognostiziert, ist, dass die europäischen Staaten beginnen werden, gezielt Personen außerhalb Europas nach Europa einwandern zu lassen oder in Europa anzusiedeln, die zum einen bereit sind zu arbeiten, auch aufgrund des Alters befähigt werden, noch zu arbeiten und zugleich diese Abgaben tätigen, damit die europäischen Rentner, die bis dahin eine Bevölkerungsmehrheit darstellen werden, finanzieren zu können. Die Empfehlung von Bloomberg ist tatsächlich, vor allem dort zu investieren, wo tatsächlich sich eine Industrie faktisch entwickeln wird, die diese Menschen nach Europa holt. Das heißt also Investitionen im Bereich Ansiedlung von außereuropäischen Migranten zur Aufrechterhaltung der vergreisten europäischen Gesellschaft. Ja, Gustavo, wie siehst du das, wie diese Prognose von der Ikone vom Neoliberalismus Michael Bloomberg, beziehungsweise von seiner Ausgabe? Alles wird auf die dummen Wähler geschoben, die Kommunisten und Faschisten wählen, ja? Oder? Ja, so ist es. Das heißt, das ist so der rote Faden in den Prognosen, nicht nur in den beiden Themen, die wir gerade behandelt haben, Ausfallweise, sondern eigentlich in allen Prognosen. Denn das wird im Rahmen dieser Prognosen wird auch mit der gleichen Didaktik auch Trump angegriffen in den USA. Das heißt, der Westen ist ein Haufen vergreister, vollkommen resignierter, egomanischer, politischer Analphabeten, die letztlich nichts anderes trachten, als einfach nur dem zu wählen, der dafür sorgt, dass ihre Rente nicht gekürzt wird. Und dafür tun sie alles. Und das, was Bloomberg danach sagt, ist, dafür wählen sie hauptsächlich, und ich in übertragenem Sinn auch, wenn sie das zum Teil auch nicht so explizit sagen, aber das ist so der Tenor, dafür wählen sie dann gezielt populistische Kommunisten und Faschisten. Denn das sind ja hauptsächlich diese Strömungen in der Politik, die extreme Umverteilung tatsächlich propagieren und auch tatsächlich dann auch als Agenda immer wieder aufweisen. Und die verzweifelten, vergreisten Europäer wählen diese Kommunisten und Faschisten, damit ihre Renten sicher sind. Und letztlich führt es auch dazu, dass damit die Zerstörung dieser Gesellschaften und Ökonomien beschleunigt wird, dadurch, dass die Staatsverschuldung ansteigt, dadurch, dass durch die erhöhten Steuersätze, die dann von der Bevölkerung verlangt werden, die investieren will oder arbeiten will in Europa, dass da die Motivation fehlt, um tatsächlich das zu zahlen und letztlich das auch dazu führen wird, womöglich, dass diese Gesellschaften komplett ökonomisch und politisch kollabieren. Ich finde es interessant, dass es in diesen Prognosen nie über eine Finanzkrise geredet wird, während eine Finanzkrise in den nächsten 10 Jahren sehr wahrscheinlich ist, einfach weil es ein wirtschaftliches Gesetz ist. Jede 5, 10 Jahre passiert sowas in der Richtung und es könnte wahrscheinlich irgendwie 2020 passieren, vielleicht früher, vielleicht später, aber früher oder später passiert das. Und darüber, und ich glaube, diese politischen Extremen können davon auch profitieren, aber darüber geht es bei Bloomberg gar nicht. Nein. Und wer könnte das verursachen? Darum geht es auch nicht. Ja. Das heißt also, die Kundschaft von Bloomberg, das sind ja hauptsächlich Leute, die faktisch aus dem neoliberalen Spektrum stammen, zumindest ökonomisch. Und das heißt also, was haben all diese populistischen Kommunisten und Faschisten, die die westliche Welt faktisch noch viel schneller oder beschleunigend ins Abgrund reißen werden, diese Personen haben alle gemeinsam, dass sie den freien Markt bekämpfen. Aber Berlusconi, finde ich, warum Berlusconi? Ja, weil Berlusconi muss ja seine Rentner finanzieren, die ihn gewählt haben. Das ist ja diese Logik von Bloomberg. Und diese Rentner wählen ihn, damit er die Renten nicht senkt und diese Rentner nach wie vor dann auch noch, obwohl es nicht der ökonomischen Realität des Landes entspricht, das ist ja die Logik von Bloomberg, diesen hohen Lebensstandard im weltweiten Vergleich aufrechterhalten können. Und dafür müssen Steuern her, damit sie finanziert werden können. Und zwar von der immer numerisch unbedeutend werdenden oder immer von der geringer werdenden Bevölkerung, die noch in arbeitsfähigem Alter ist, A. Und B. über Staatsverschuldung. Das ist das, was Bloomberg ja für alle Szenarien propagiert, die Europa betreffen. Deswegen Berlusconi, auch wenn er jetzt kein Kommunist ist, sondern er wird dann eher mehr als Rechtspopulist wahrgenommen, genauso wie Trump von Bloomberg, da differenziert Bloomberg nicht. Der rote Faden in dieser Kritik ist immer, diese Menschen wirken sich negativ auf dem freien Markt aus. Das ist das Problem, das Bloomberg latent immer wieder sieht. Das heißt, die einzige Lösung, der heilige Gral des Wohlstands, der heilige Gral der menschlichen Evolution, ist der freie Markt. Nur ein absolut freier Markt kann dafür sorgen, dass soziale Gerechtigkeit herrscht, und zwar nach dem Leistungsprinzip. Dass tatsächlich, dass Populisten tatsächlich durch die ökonomische Realität, konfrontiert mit der ökonomischen Realität, faktisch dann auch einlenken und tatsächlich davon absehen, den Staat zu verschulden oder Steuern zu erhöhen für diejenigen, die tatsächlich arbeitswillig oder investitionswillig sind. Das ist das Fazit. Das heißt aber, ausgehend von dieser Prognose, und davon geht man ja aus, das heißt, der Westen verliert gegen China. Also wenn man das jetzt im Gesamtkontext sieht, auch dieser Prognosen, gibt es ja diesen Gegensatz Westeuropa, USA gegen den Pazifik. Und im pazifischen Raum sieht man auch, das wird dann auch aufgegriffen, Trump gibt den Stab ab an China. Das heißt also, auch in einem der Szenarien ist es so, dass China sozusagen Taiwan annektiert zu Bloomberg und Trump die Chinesen sogar dafür gratuliert und das alles fantastisch sei. Das heißt also, der Stab wird abgegeben von der westlichen Welt an die pazifischen Nationen, was tatsächlich Zukunftsvisionen anbelangt und Leitfiguren der Weltwirtschaft der Zukunft werden dann dementsprechend diese Pazifiknationen sein, vor allem China. Und das heißt, das wird dann hier propagiert. Warum? Weil diese Staaten dann den freien Markt teilweise auch viel stärker dann auch als Faktor mit einkalkulieren als die dekadente, vergreiste, verdummte westliche Welt. Bloomberg macht das jetzt nicht einfach, weil sie es als lustig erachten, solche Prognosen zu stellen. Sie nehmen das tot ernst. Es geht weniger darum, tatsächlich den Leser zu belustigen oder den Konsumenten der Produkte von Bloomberg, sondern es geht darum zu sagen, okay Leute, wenn ihr trotzdem in diesen Zombie-Staaten der westlichen Welt investieren wollt, die nichts anderes sind als The Walking Dead, die faktisch schon tot sind, dann müsst ihr genauer schauen, wo ihr überhaupt noch Investitionsmöglichkeiten habt. Und da bietet sich zum Beispiel die Einwanderungsindustrie, damit dann halt Arbeitswillige nach Europa geholt werden. Das wird eine riesige Industrie. Das ist die größte Zukunftsinvestition in Europa. Die Leute, die tatsächlich diese Menschen nach Europa holen, in Europa ansiedeln und in Europa, wenn es klappt, in Arbeit bringen. Und in Großbritannien, gut, okay, die Wirtschaft wird derartig degradiert werden durch diese kommunistische Regierung von Corbyn, dass der einzige positive Nebeneffekt sein wird, dass die Währung, der britische Pfund, derartig abgewertet wird durch die miserable kommunistische Staatsführung unter der Labour Party in Großbritannien, dass Großbritannien auf den Weltmärkten billiger verkaufen werden können, die Produkte billiger absetzen kann durch die Abschaffung der eigenen Währung, dann einfach gezielt da investieren, wo tatsächlich Großbritannien punktuell, denn also nicht als Volkswirtschaft, nur in ganz bestimmten Segmenten noch wettbewerbsfähig sein wird. Das ist also sozusagen die Übersicht, das ist also die Weltsicht von Bloomberg manifestiert in dieser fantastischen Sammlung an kurzen Prognosen bis 2028. Ja, so ist es bei Bloomberg. Die Leute, die teilweise die Probleme der Welt verursachen, wollen das überhaupt nicht einsehen und schieben die Schuld auf die dummen Working People. Ja, und wie seht ihr das? Findet ihr die Prognose von Bloomberg realistisch? Oder haltet sie einfach nur für einen übertriebenen Witz? Schreibt in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte hinterlasst uns ein Like und abonniert unseren Kanal. Und wenn euch unser Content wirklich gefällt, könnt ihr uns auch unterstützen. Die Links zu Bitcoins, PayPal und Patreon sind in der Beschreibung. Danke und ciao. Danke und ciao.